underway. Rocket for the poor, rocket for the black underway. Ein Wunder bei Sachzwang FM. Sachzwang FM, nicht nur der ideologische Staubsauger. Sondern auch das dialektische Magazin für die ganze Familie. Heute geht es um Silber und Gold. Richtig gehört, eine Fetischgeschichte des Edelmetalls. In der ersten Stunde wird es vor allem um Silber gehen, mit einem Beitrag von Werner Biermann und Arno Klönne. Gier nach Silber aus der frühen Kriminalgeschichte des Kapitalismus. Bevor sich dann in der zweiten Stunde drei Herren mit Gold beschäftigen. Und zwar zuerst Jörn Schulz. Die neue Herzkrankheit, die Gier nach dem Gold und das Ende der Standesgesellschaft. Danach der Kritiker der politischen Ökonomie Michael Heinrich. Womit man alles kaufen kann. Über Gold, Geld und Fetisch. Und zum Schluss noch ein paar Reflexionen von Roger Behrens unter dem Titel Alles Gold, was glänzt. Zur Dialektik des Edelmetalls. Gute Unterhaltung wünscht Dr. Indoktrinator für die nächsten zwei Stunden. Keine Kriminalgeschichte des Kapitalismus kommt an den ersten außereuropäischen Eroberungen seit dem 16. Jahrhundert vorbei. Plünderung und Raub der Ressourcen, Vernichtung widerständiger Einheimischer, Einrichtung von Zwangsarbeitssystemen sind nur einige der herausragenden Merkmale dieser Epoche. Die offensichtlich reichhaltige Beute, die Spanien als Pionier im Kolonialgewerbe an sich riss, rief Nachahmer auf den Plan. Der sich entfaltende Merkantilkapitalismus wurde von einer Serie von Handelskriegen begleitet, bei denen es im Wesentlichen um gewaltsame Umverteilung von Ressourcen ging. Schrankenlose Gier also, die vor keinem Verbrechen zurückschreckte. Die gewaltsame Erschließung außereuropäischer Ressourcen seit dem 16. Jahrhundert, landläufig als Entdeckung deklariert, wird als Beginn der Moderne und des Zeitalters des Industriekapitalismus gesehen. Unbestritten ist, dass vor allem der Zugriff auf die großen Gold- und Silberschätze Amerikas die wirtschaftliche Entwicklung Westeuropas beflügelte. Die grenzenlose Gier, mit der das Handelskapital seine Geschäfte betrieb, erhielt durch staatliche Akteure zusätzlichen Auftrieb, denn sie konnten auf diese Weise ihre materielle Machtgrundlage weiter ausbauen. Sie segneten aus diesem Grund die Umtriebigkeit des Kapitals ab und legalisierten das nach bisherigen Maßstäben verbrecherische Tun. Kapitalverbrechen charakterisierten die politisch-ökonomischen Aktivitäten dieser Epoche insofern, als sie systematisch gegen Menschenrechte gerichtet waren oder diese für belanglos hielten. Die anfänglich so nicht erwarteten amerikanischen Edelmetallschätze verhalfen dem aufkeimenden Kapitalismus in Westeuropa zum endgültigen Durchbruch. Neben dem sozialen Umbau dort ermöglichte der neue Reichtum zugleich die gewaltgestützte Expansion in weitere Weltregionen. Von den iberischen Staaten Spanien und Portugal betriebene Kolonialisierung der Archipele im Mittelatlantik, also Azoren, Madeira und Kanarische Inseln, begann im frühen 16. Jahrhundert. Dort lernten Spanier und Portugiesen das Geschäft der Kolonialisierung, das sie wenige Jahrzehnte später so erfolgreich weltweit anwendeten. Ausrottung einer resistenten einheimischen Bevölkerung, Aufbau neuer Wirtschaftsstrukturen über Sklavenarbeit und Vernetzung mit dem europäischen Wirtschaftsraum. Man kann sagen, dass die kanarischen Zuckerrohrplantagen Modellcharakter für die Kolonialwirtschaft insgesamt besaßen. Hier traten drei gesellschaftliche Gruppen zum ersten Mal gemeinsam auf. Der Staat als Vertreter der Monarchie und der feudalen Nobilität, die Kaufleute des Mutterlandes und das international agierende Handels- und Bankkapital, im Wesentlichen dasjenige der italienischen Stadtstaaten, insbesondere Genuas. Das übliche Bild von der ursprünglichen Akkumulation erscheint noch in einer anderen Richtung korrekturbedürftig. Zunächst wird angenommen, der Zugriff auf die Reichtümer Amerikas habe erst die Kapitalakkumulation und damit das kapitalistische System in Europa in Gang gesetzt. Würde dies zutreffen, wäre logischerweise Spanien zum Zentrum des Kapitalismus geworden, weil dort die Reichtümer zusammenflossen. Tatsächlich blieb das Land eine Durchgangsstation, an der die wirtschaftliche Entwicklung vorbeizog, denn Kapitalakkumulation setzt geeignete soziale Grundlagen voraus, die in Spanien nicht bestanden. Das bedeutet aber auch, dass die Ursprünge des Kapitalismus weiter zurückreichen. Die soziale Disposition hin zum modernen Kapitalismus war in das feudale Umfeld bereits eingebettet und drängte nun in den Vordergrund. Die außereuropäische Kolonialisierung folgte dem Interesse des Handelskapitals, seine Wirtschaftssphäre und damit die Grundlagen von Kapitalakkumulation auszudehnen. Maßgeblich war hierbei der lange wirtschaftliche Aufschwung im Europa des 15. Jahrhunderts. Die vorhandenen Mittel, Gold aus den Plünderungen der Kreuzzüge, Silber aus den Bergwerken Europas und Einnahmeüberschüsse aus dem Fernhandel mit Asien reichten nicht aus für die Finanzierung des Aufschwungs. Die stofflichen Grundlagen für Geld- und Kreditschöpfung waren unzureichend. Das Handelskapital sah die enormen Potenziale, die sich ihm bei der wirtschaftlichen Entwicklung in Europa boten, und war deshalb bereit, in Vorhaben zu investieren, die eine Lösung dieser Profitblockade in Aussicht stellten. Es ist anzunehmen, dass der Umfang des Reichtums die Initiatoren überraschte, die im weiteren Verlauf die Kontrolle hierüber verloren und aus dem Geschäft verdrängt wurden. Der rasche Wechsel des kapitalistischen Entwicklungspols hin zur Achse London-Amsterdam macht deutlich, dass dort bereits ein kapitalistischer Sektor ausgebildet war, der sich aus seiner Einbettung in ein feudales Umfeld schneller als anderswo lösen konnte. Gold war das Anliegen der spanischen Konquistadoren. Die Logbücher des Christoph Kolumbus liefern deutliche Einblicke in die Gedankenwelt eines von Gier besessenen Psychopathen. Für den Webergesellen und autodidaktischen Seemann in Diensten der spanischen Krone mag als Entschuldigung angeführt werden, dass ihm die Financiers im Nacken saßen, die ohne seine waghalsigen Versprechen einem solchen Vorhaben sicherlich kaum zugestimmt hätten. Kolumbus war zum Erfolg verdammt. Dies erklärt die Brutalität seiner Vorgehensweise, vor allem gegenüber den Bewohnern der von ihm entdeckten karibischen Inseln, aber auch gegenüber seinen Untergebenen. Die an ökonomischen Maßstäben gemessen dürftigen Ergebnisse der ersten Reise in die neue Welt hinderten die politisch Verantwortlichen jedoch nicht daran, die zweite Expedition mit wesentlich größeren Mitteln auszustatten. Damit war der Weg in eine systematische und jedwede ethischen Bedenken außer Kraft setzende Eroberungspolitik geöffnet. Plünderungen und Gier nach Reichtum wurden die Handlungsgrundlagen der neuen Herren in der neuen Welt. Aber Plünderungen, Raub und Diebstahl waren Grenzen gesetzt, denn der Zeitpunkt war abzusehen, an dem es nichts mehr zu plündern gab. Die Banditen im Dienste der spanischen Krone mussten wohl oder übel andere Wege beschreiten, um die Schätze der Kolonien zu bergen. Die Geschichte des spanischen Kolonialbergbaus begann in den 30er Jahren des 16. Jahrhunderts. An der Pazifikküste des nachmaligen Mexiko wurden Silbervorkommen entdeckt. Ein Jahrzehnt später stieß man im peruanischen Potosi auf einen riesigen 400 Meter hohen Silberhügel. Unterhalb des Cerro genannten Hügels wurde die Stadt Potosi gegründet, die nur 30 Jahre nach ihrer Gründung, 1573, bereits 150.000 Menschen zählte. Allein die demografische Entwicklung macht deutlich, wie gewaltig die Silbervorkommen waren. Tatsächlich verzehnfachte sich die Silberproduktion im Einflussbereich Spaniens. Neben der peruanischen Lagerstätte ist die Mine von Zacatecas im Norden von Mexiko erwähnenswert. Beide begründen den spanischen Reichtum im 16. und 17. Jahrhundert. Ohne eine bahnbrechende Schmelztechnik wäre dies nicht möglich gewesen. Die traditionelle Silbergewinnung basierte auf Zerkleinerung des Minerals und der nachfolgenden Schmelzextraktion des Metalls. Dies war das Verfahren, das in den mitteleuropäischen Bergwerken angewendet wurde. Es benötigt große Mengen an Brennmaterial und ist nur rentabel bei hochwertigen Vorkommen. Die Beschaffung von Brennstoff wurde im kargen südamerikanischen Hochland zunehmend schwieriger und die Qualität der Silberminen ging zurück. Die neue Methode der Metallgewinnung durch Quecksilber und Salz bedeutete eine Senkung der Produktionskosten und machte die Ausbeutung neuer, bei Verwendung des alten Verfahrens als unrentabel angesehener Silberminen möglich. Spanien verfügte über reiche Quecksilbervorkommen in der Nähe von Córdoba, deren Ausbeutung noch aus römischer Zeit datierte. Die dortigen Bergwerke waren in der Hand des Bankhauses Fugger, des Finanziers der spanischen Krone. Trotz seiner Größe reichte das spanische Quecksilbervorkommen aber nicht aus, um den Spitzenbedarf der südamerikanischen Bergwerke zu decken. Das bedeutete, dass das verkehrsmäßig ungünstig gelegene Potosi bis in die 70er Jahre des 16. Jahrhunderts nach der alten Methode produzieren musste. Durch Zufall stießen die Spanier dann auf die von der indianischen Bevölkerung schon lange ausgebeutete Quecksilbermine von Huancavelica. Dort wurde bis dahin das für Körperbemalung bei religiösen Festen benötigte Zinnober gewonnen. Das Vorkommen liegt zwar nur 1200 Kilometer Luftlinie von Potosi entfernt, aber unzugängliche Gebirgszüge, hohe Gipfel und tiefe Täler erschwerten den Transport des Quecksilbers. Diese Schwierigkeiten waren enorm, aber keineswegs unüberwindlich. Seit 1570 verfügte Spanien über genügend Quecksilber für seine Silberproduktion sowohl in Zacatecas als auch in Potosi. Die Produktionskurve des spanischen Silbers stieg seitdem steil an. Es waren wirtschaftliche Motive, die die Spanier veranlassten, ihre Entdeckungen in dauerhaften Besitz zu nehmen. Die von Kolumbus betriebene Politik der Ausgrenzung und Vernichtung der Ureinwohner erwies sich als kontraproduktiv, weil sie der unterjochten Bevölkerung keine Perspektive bot, sich mit den neuen Verhältnissen zu arrangieren. Auflehnung und Widerstand gegen die neuen Herren und danach kollektiver Suizid waren die Folgen. In Amerika setzten die Spanier das fort, was sie im Zuge der Reconquista des Heimatlandes seit längerem angewandt hatten. Der Völkermord dieses Ausmaßes gründet auf der Politik des spanischen Staates, Fremdes auszumerzen, ob die islamische Bevölkerung im Heimatland oder die Bewohner Amerikas, und der schrankenlosen Habgier des Handelskapitals nach neuen Reichtümern. Das erklärt, dass in weniger als 100 Jahren die Urbevölkerung um nahezu 90% abnahm, in Mexiko und Peru sogar um 95%, wie es A.G. Frank nachweist. Die Erschließung der neuen Kolonien in Amerika erforderte Arbeitskräfte. Zwar gab es Kontroversen über die in Amerika anzuwendenden Rekrutierungsmethoden, wobei die Krone sich für freie Lohnarbeitsverhältnisse aussprach und die Übertragung des in Spanien praktizierten Feudalmodells zunächst ablehnte. Diese Option entstammte weniger einer humanen Einstellung, sondern folgte vielmehr Machtinstinkten. Befürchtet wurde, dass eine starke Kolonialklasse der Stellung der Monarchie in absehbarer Zeit bedrohlich werden könnte. Die allerchristlichsten Monarchen hatten sich bei der Ausrottung und Verfolgung von arabischen und jüdischen Minderheiten im eigenen Lande hervorgetan. Warum dann plötzlich Rücksichtnahme gegenüber den fremden Wilden Amerikas? Ein freies Lohnarbeitsmodell erwies sich aber als nicht praktikabel, weil die lokale Bevölkerung aufgrund der frühen Gräueltaten keinen Anlass sah, sich hierauf einzulassen. Auch hätte dieses Modell die Profite der Konquistadorenklasse in der neuen Welt geschmälert. Ein feudales Modell, die Encomienda, bot sich deshalb an. Sie sah vor, die einheimische Bevölkerung unter die Kolonialherren zu parzellieren. In der Realität erwies sich das Modell als ungeeignet, weil die Einheimischen vor den Spaniern flohen, Widerstand leisteten und den kollektiven Selbstmord einer Unterwerfung vorzogen. Die Anfänge der spanischen Kolonialpolitik in den karibischen Besitztümern bedeuteten Völkermord und waren unter Gesichtspunkten der Kapitalakkumulation desaströs. Deshalb wurde die Frage nach der Sklavenwirtschaft erneut thematisiert. Sklavenwirtschaft, so die langjährigen Erfahrungen mit den von Spanien kontrollierten Zuckerrohrplantagen der Kanarischen Inseln, widersprach allerdings dem kirchlichen Drang nach Missionierung. Der Kompromiss bestand im Konzept des gerechten Krieges. So wie im feudalen Europa Kriegsgefangene versklavt wurden, war es den Konquistadoren gestattet, die amerikanische Bevölkerung zu Sklaven zu nehmen. Die Anfänge des spanischen Kolonialismus in der Karibik schufen die rechtlichen und ethischen Grundlagen für die wirtschaftlich viel interessantere Ausbeutung auf dem südamerikanischen Festland. Musik. Der Silberbergbau erfordert umfangreiche, langfristige Investitionen, eine große Anzahl an Arbeitskräften, technisches Wissen und eine ausgefeilte soziale und ökonomische Infrastruktur, um die für ein erfolgreiches Betreiben der Minen notwendigen Rahmenbedingungen zu gewährleisten. Die Vorkommen lagen entweder in schwer zugänglichen und kaum bevölkerten Regionen wie dem mexikanischen Zacatecas oder in den unwirtlichen Gebieten des Andinenhochlandes. Dass es den Spaniern gelang, hier trotz dieser widrigen Verhältnisse erfolgreich zu sein, ist weniger ihren unternehmerischen Fähigkeiten zu verdanken, als vielmehr der von Gier beflügelten brutalen Vorgehensweise. Der Kolonialstaat übernahm die Standortpflege und damit die erheblichen logistischen Kosten, während das Privatkapital, dermaßen abgesichert und finanziell entlastet, der Optimierung seiner Rendite nachgehen konnte. Die mexikanischen Minen wurden in den frühen 40er Jahren des 16. Jahrhunderts erschlossen, in einer Region des Nordens, die nicht zum Herrschaftsbereich der Azteken gezählt hatte. Es gab dort keine ansässige einheimische Bevölkerung. Der Engpass an Arbeitskräften wurde auf zwei Weisen behoben. Einmal durch die Zwangsumsiedlung ganzer Dorfgemeinschaften aus Zentralmexiko und zum zweiten durch den Import von schwarzen Sklaven, die angesichts der hohen Beschaffungskosten bei Spezialistentätigkeiten eingesetzt wurden. Schwarze Sklavenarbeit bewährte sich in Mexiko aber nicht, vor allem aus klimatischen Gründen. Anders lagen die Verhältnisse in Peru. Die Silbervorkommen lagen auf dem dicht besiedelten Hochplateau der Anden, dem Kernbereich der untergegangenen Inka. Ein Arbeitskraftproblem wie in Nordmexiko stellte sich hier nicht, denn die Minen waren schon zu Inka-Zeiten ausgebeutet worden. Hier wurde seit langem das System des kollektiven Arbeitstributs angewendet, das die Spanier übernahmen. Unter dem Mita-System waren Dorfgemeinschaften gezwungen gewesen, Abgaben an den Inka-Staat und die Nobilität in Form von unentgeltlichen Arbeitsleistungen zu erbringen. Die peruanischen Bergwerke wurden im Wesentlichen von Zwangsarbeitern bewirtschaftet. Jedes Jahr trieb der Kolonialstaat über die Dorfvorsteher bis zu 13.000 Bauern ein, die gemeinsam mit ihren Familien für mehrere Jahre in die Bergwerke von Potosi zogen. Kolonialbeamte überwachten die Zwangsarbeit. Der Konsum von Rauschmitteln, bislang ein Privileg des Inka-Adels, wurde den Arbeitern gestattet, wohl deshalb, weil der Genuss von Coca-Blättern eine hungerunterdrückende und abstumpfende Wirkung hat. Bis in die Gegenwart ist Coca ein wichtiges Genussmittel der verelendeten Bevölkerung der Anden. Das System war für Kolonialstaat und Minenindustrie gleichermaßen profitabel. Der Staat besaß das Recht auf sämtliche Bodenschätze, was bedeutete, dass an ihn ein Fünftel des geförderten Silbers in Form von Steuern entrichtet wurde. Gleichzeitig hielt er das Monopol auf das für die Metallschmelzung unerlässliche Quecksilber. Die Betreibergesellschaften erhielten lohnfreie Arbeitskräfte für das Abteufen des erzhaltigen Gesteins. Für anspruchsvolle Tätigkeiten wie Wartung der Schachtanlagen, Entlüftung und Entwässerung mussten Spezialisten aus Europa angeworben werden. Die bäuerlichen Gemeinschaften hatten schon unter den Inka ihre Selbstständigkeit eingebüßt. Ihre ökonomischen Entwicklungsperspektiven waren damit geblockt. Die Fahrt in die Unterentwicklung nahm unter der spanischen Kolonialwirtschaft jedoch an Tempo zu, aufgrund einer entfesselten Ausbeutung mit Auswirkungen bis in die Gegenwart hinein. der Mita handelte es sich um eine kollektive Zwangsleistung, die Dörfer oder Gemeinschaften an den Kolonialstaat erbringen mussten. Erstmals wurde es 1559 angewendet und damit wurden die Dörfer verpflichtet, Steuern in Form von Arbeit in den Minen zu entrichten. Eigentlich sollte jedes Dorf nur alle 30 Tage einen solchen Tribut leisten. Tatsächlich richtete sich die Zahl der Zwangsarbeiter aber nach dem Bedarf der Bergwerksbetreiber. Die Corregidores, Kolonialbeamte in den Provinzen, legten die geforderte Anzahl von Arbeitskräften zwischen 13.000 und 17.000 im Jahresdurchschnitt auf die einzelnen Dörfer um. Die lokalen Chefs, Caciques, mussten sich dann um die Bereitstellung der Arbeiter kümmern. Dörfler zogen es vor, wirtschaftlich ruiniert, anstatt ausgewählt zu werden, kommentiert Pierre Villard. Der gleiche Autor berichtet von Fällen, wo der gesamte Viehbestand einer Familie als Bestechung an den Dorfvorsteher übereignet wurde, um der Zwangsarbeit zu entgehen. Das Los traf deshalb die Ärmsten, Mittellosen. Sie nahmen ihre Familie mit, brachen also den Kontakt mit der Dorfgemeinschaft ab. Ihre Felder lagen brach. Der so entwurzelte Mitayo blieb auch nach Ende des Zwangskontraktes in den Minen, jetzt allerdings als freier Arbeiter. Das Mita-System führte zu Widerständigkeiten, die für die Kolonialherrschaft und Kolonialwirtschaft jedoch nicht bedrohlich waren. Was nach Spanien gesendet wird, ist nicht Silber, sondern Blut und Schweiß der Indios, kommentierte der Mönch Domingo de Santo Tomas, Schüler von Bartolomé de las Casas, des ersten Kritikers der spanischen Kolonialpolitik. Die Arbeit war sehr schwer. Die indianischen Arbeiter mussten täglich 8 Stunden unter Tage arbeiten. Sie erreichten ihren Arbeitsplatz über Leitern bis hinab in eine Tiefe von 670 Metern. Die geforderte Tagesleistung belief sich auf 23 Kilogramm Gestein, das die Arbeiter in einem an der Brust befestigten Sack an die Oberfläche brachten. Arbeitsunfälle waren bei derartigen Verhältnissen unvermeidlich. Hinzu kamen für Untertagearbeit typische Krankheiten wie Staublunge und Lungenentzündung. Die schweißnassen Arbeiter trafen beim Verlassen der Mine ungeschützt auf die kalten Winde der Hochanden. Potosi liegt 4000 Meter über dem Meeresspiegel. Den unter dem Mieter-System zwangsrekrutierten Arbeitern stand offiziell ein Lohn zu. Er sollte die Ernährung sichern. Tatsächlich wurde der Hungerlohn sehr oft zusammengestrichen, denn die Bergwerksbetreiber koppelten die Lohnauszahlung an die vorgeschriebene Arbeitsleistung, was Manipulationen und Schikanen ermöglichte. Die Mitayos bildeten den Stamm der Arbeitskräfte in den Bergwerken. Es gab jedoch auch ein freies Proletariat. Bei dieser Gruppe war der Lohn höher und frei verhandelbar. Die freien Arbeiter rekrutierten sich mehrheitlich aus der Schicht der ehemaligen Zwangsarbeiter, die nach Ablauf der Kontraktzeit in Potosi blieben, und daneben aus den früheren Minenbetreibern. Vor der Erfindung des Quecksilberverfahrens wurden die Minen von indianischen Pächtern bewirtschaftet. Nach dem Gesetz gehörte der Boden der spanischen Krone, die Konzessionen vergab. Die Konzessionäre reichten die Konzession an die eigentlichen Betreiber weiter, normalerweise Indios. Diese kauften dem Konzessionär das von ihnen selbst am Tage geforderte Erz ab. Sie kamen zu Verdienst, wenn sie das Erz zu Metall verarbeitet und einen Käufer gefunden hatten. Der Förderboom nach 1570 führte zu einem Anstieg bei den Arbeitskräften. Für die Konzessionäre von Erzadern mit geringem Silbergehalt wurde es nun lukrativ, Arbeitskräfte zu vermieten und die Fördertätigkeit einzustellen. Denn unter dem Mietersystem stand jedem Bergwerksbetreiber eine bestimmte Anzahl von Zwangsarbeitern zu, was Konzessionäre benachteiligte, die über erzreiche Vorkommen verfügten. Erwähnung finden muss der Einsatz von Sklavenarbeitern, die gemäß den Bestimmungen des gerechten Krieges in den Indianerkriegen Ende des 16. Jahrhunderts im nachmaligen Chile erworben wurden. Europa litt im gesamten Mittelalter bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts stark unter einem drückenden Mangel an Edelmetallen. Der gesamte Handel, vor allem aber der Fernhandel, war durch das Fehlen genügender Mengen an Tausch- und Zahlungsmitteln sehr behindert. Auch wenn die im 16. Jahrhundert aus den Kolonien eingeführten Silbermengen mit der heutigen Produktion überhaupt nicht mithalten konnten, man schätzt, dass die gesamte Fördermenge des 16. und 17. Jahrhunderts der aktuellen Weltproduktion von 2 Jahren entspricht, bildeten sie doch für das damalige Europa eine große Neuerung, die das gesamte Geldwesen der Zeit von Grund auf veränderte. Da Silber auf dem internationalen Markt als Währung überall Gültigkeit besaß und daher sehr gesucht war, stieg Spanien dank der außerordentlichen Zufuhr von Silber aus Südamerika von einem an Ressourcen armen Land zum reichsten und mächtigsten Staat der Erde auf. Damals machte das Motto die Runde, Spanien sei vom äußersten Rand der Welt mitten in ihr Zentrum gerückt. Nach gesetzlichen Bestimmungen wurden die Barren von privaten Münzereien zu Geldstücken mit unterschiedlichem Wert verarbeitet. Das spanische Silber wurde für den Kauf von Waren hauptsächlich in Frankreich verausgabt. Ein weiterer Verwendungszweck war die Finanzierung des langwierigen Krieges der spanischen Krone in Flandern. Die damalige Prägetechnik machte Fälschungen möglich, indem beispielsweise der Silbergehalt durch Kupferbeimischung reduziert wurde. Auch wurden häufig Fälschungen bereits von den privaten Münzanstalten vorgenommen. Um diese Praktiken zu unterbinden, wurde im Jahr 1609 die Bank von Amsterdam gegründet. Sie unterstand der Stadtaufsicht. Ihre Aufgabe war es, sämtliche Münzen auf ihren Metallgehalt hin zu überprüfen und entsprechend zu zertifizieren. Nach Abzug einer geringen Courtage wurde der Gegenwert dem Eigentümer auf dem Konto gutgeschrieben. Der Eigentümer konnte jederzeit die bei der Bank hinterlegten Münzen abrufen. Die Bank betrieb damals noch keine Kreditgeschäfte mit den Einlagen. So wird berichtet, dass im Jahr 1672 die Kaufmannschaft Amsterdams die Auszahlung ihrer Guthaben verlangte, um das Geld vor den heranrückenden Armeen Ludwigs des 14. in Sicherheit zu bringen. Die Kundenwünsche wurden ohne Beanstandung erfüllt. Solidität und Sorgfalt der Bank wurden seitdem nicht mehr beanstandet. Das holländische Bankwesen, im 17. Jahrhundert vorbildhaft für Europa, wurde dann von England übernommen. Wobei die Intronisierung eines Mitglieds des Hauses von Oranje als englischer König hilfreich war. Der neue Monarch brachte auch seine Finanzexperten mit nach London. Die Bank von Amsterdam war später in einen derben Betrugsskandal verwickelt. Der Bürgermeister der Stadt war nicht nur Aufsichtsrat der Bank, sondern in gleicher Funktion auch bei der Ostindischen Kompanie. Deren einst glänzende Geschäfte gingen im 18. Jahrhundert dramatisch zurück. Die erheblichen Verluste wurden durch Großkredite seitens der Bank verschleiert. Dies ging so weit, dass diese um 1780 nicht mehr in der Lage war, alle Auszahlungen sofort und in vollem Umfang zu vollziehen. Bankdepots, die bei Transaktionen als Sicherheit dienten, wurden jetzt mit einem Abschlag bewertet. Zuvor war dem Depotinhaber ein Rabatt gewährt worden. Die Innovation des Bankwesens wurde von anderen Staaten übernommen. Dies fiel zusammen mit der Wirtschaftspolitik des Merkantilismus, der auf ökonomischem Terrain den Nationalstaatsgedanken vorwegnahm, bevor die Welle an bürgerlichen Revolutionen das Zeitalter des Absolutismus hinwegspülte. Das kolonialwirtschaftliche Modell Spaniens gestattete nur spanischen Bürgern freie Betätigung in den Kolonien. Der Staat kontrollierte den Waren- und Güterverkehr zwischen den amerikanischen Besitzungen und dem Mutterland. Absicht war, der Krone das Monopol auf Gewinne aus dem Besitz der Kolonien und dem Handel mit ihnen zu sichern. Zur wirksamen Durchführung der staatlichen Kontrollen schien es günstig, den gesamten Waren- und Personenverkehr mit den Kolonien auf einen einzigen Hafen zu konzentrieren. Die Wahl fiel auf Sevilla, seit 1503 Sitz der Aufsichtsbehörde, Casa de la Contratación. Die Pforte und Hafen für Westindien genannte Stadt hielt das Monopol für den iberoamerikanischen Handel bis ins 18. Jahrhundert hinein. An die 75-80% der Schätze, die aus den Kolonien in Spanien ankamen, entsprangen dem Handelserlös von Privatleuten. Die anderen 20-25% waren Einnahmen der Krone, das heißt Royalties, Lizenzgebühren auf die Bergbautätigkeit der Untertanen, Zölle auf Importe und Exporte und eine Reihe anderer Abgaben. Dazu kamen noch Einnahmen aus den spanischen Quecksilberminen, für welche die Krone unter Zwischenschaltung der allgegenwärtigen Fugger ein Monopol beanspruchte. Es ist anzunehmen, dass der Silberschmuggel riesige Ausmaße besessen hat. Bei Verladung in Amerika sollten die nach Spanien zu importierenden Mengen Silbers registriert werden. Dies bildete die Bemessungsgrundlage für Steuern und Zölle. Abgaben zu sparen und Steuern zu hinterziehen gehört zum kapitalistischen Wesen. Das war auch im Spanien des 16. Jahrhunderts nicht anders. Dank tatkräftiger Mithilfe der Kolonialbeamten in Südamerika wurden Ladepapiere häufig gefälscht oder Beamte der Casa de la Contratación ließen sich bestechen, sodass nur ein Teil der Ladung inspiziert wurde. Es liegt in der Natur der Sache, dass es hierüber kaum Aufzeichnungen gibt. Bekannt ist ein Briefwechsel zwischen Kaiser Karl V. und seiner Tochter Johanna, in dem der Monarch von einem besonders dreisten Vorfall berichtet. Demnach passierte ein Schiff den Zoll in Sevilla mit gefälschten Ladepapieren. Der Schwindel flog aufgrund einer zufälligen Inspektion auf. Ein ähnlicher Vorfall wurde 1568 aufgedeckt. Die amerikanische Silberflotte, 45 Schiffe mit einer offiziell deklarierten Silberladung von 4.500 Dukaten, hatte tatsächlich einen Wert von mindestens 8.000 Dukaten an Bord. Energische und strenge Maßnahmen hatten nur geringen und nur zeitweiligen Erfolg. Der Schmuggel eskalierte derart, dass die Behörden die Wirkungslosigkeit ihrer Gegenmaßnahmen einsehen mussten und im Jahr 1660 die Registrierung ganz abschafften. Historiker gehen sogar so weit, den Silberschmuggel im 17. Jahrhundert als einen Nationalsport zu bezeichnen, an dem sich Spanier, Ausländer, Kaufleute, Kapitäne, Admirale, einfache Seeleute und Passagiere gleichermaßen beteiligten. Auch die Geistlichen bildeten keine Ausnahme. Der der Anteil am amerikanischen Schatz, der der Krone zustand, war in der Regel bereits ausgegeben, bevor er überhaupt in Spanien angekommen war. Da die Verschuldung vor allem darauf beruhte, dass Spanien an vielen Fronten Krieg führte, verschwand das Geld der Krone aus Spanien und tauchte in den Kriegsgebieten wieder auf. Dazu einige Beispiele. Im Jahr 1567 griff der Herzog von Alba Flandern an. Zwei riesige Wagenkolonnen, beladen mit Gold- und Silbermünzen, begleiteten das Expeditionskorps auf seinem Weg über Bayonne und Paris. In den folgenden Jahren ließ der Herzog noch mehrmals massiven Nachschub kommen. Der überwiegende Teil des spanischen Silbers gelangte zunächst in den Nordosten Frankreichs und erhöhte die dort zirkulierende Geldmenge. Am 13. September 1583 liefen die auf 70 Schiffen bestehende Armada y Flota de Nueva España und die Armada y Flota de Tierra Firme in Sevilla ein. Die Krone bekam nichts von dem riesigen Schatz zu sehen, denn unmittelbar nach der Landung wurde er unter einige der zahlreichen Gläubiger des Königs aufgeteilt, darunter 52.000 Dukaten an das Bankhaus Fugger. Die Krone war zwar weitgehend, aber sicher nicht allein verantwortlich für den Abfluss des Silbers aus Spanien. Die wirtschaftlichen Verhältnisse in Spanien waren nicht geeignet, das außergewöhnliche Anwachsen der Geldmenge durch den plötzlichen Reichtum an amerikanischem Edelmetall produktiv umzusetzen. Eine Preisinflation war die Folge. Der Warenbedarf der neuen Kolonien musste über Importe gedeckt werden, weil die Wirtschaft dort nicht über die nötigen Produktionsanlagen verfügte. Außerdem wäre angesichts der Preisinflation eine solche Produktion überteuert gewesen. Anfangs war das Mutterland in der Lage, den Bedarf der Kolonien an Waren zu decken. Im Zuge der kolonialwirtschaftlichen Erschließung verfügten die neuen Herren über großen Reichtum. Die Nachfrage verschob sich hin zu Luxusgütern, zumal es ihnen gelungen war, der Krone Zugeständnisse abzuringen, was die lokale Produktion von Waren des Grundbedarfs anging. Bei dem neuen Bedarf handelte es sich um Wollstoffe, Schuhe, Teppiche, Möbel, Seide, Samt und Uhren, die aus spanischer Produktion nicht geliefert werden konnten. Die gesetzlichen Bestimmungen legten dem Außenhandel allerdings enge Fesseln an. Aus diesem Grund mussten sich spanische Exporteure an ausländische Produzenten wenden, denen sie ihren Namen liehen, um die zahlreichen Verbote zu umgehen, denen Ausländer im Handel mit den Kolonien unterworfen waren. Ende der 80er Jahre des 16. Jahrhunderts war Spanien bei Tuchen, Stoffen, Papier, Büchern und Holzarbeiten für seine umfangreichen Exporte in die Kolonien weitgehend von Frankreich abhängig. Auf diese Weise entwickelte sich in Europa ein ausgedehnter Handels- und auch Schmuggelverkehr. Spanien zahlte seine Importe mit Silber aus den Kolonien und so ergoss sich ein wahrer Silberstrom über ganz Europa. Im Protokoll der Cortes, der Städteversammlung aus dem Jahr 1593, findet sich folgende Aussage: Während unsere Königreiche wegen der Fülle an Gold und Silber, die aus Westindien gekommen sind und weiterhin kommen, die wohlhabendsten der Welt sein könnten, sind sie dagegen am Ende die ärmsten, denn sie bilden nur die Brücke, über die Gold und Silber in andere, uns feindliche Reiche gelangen. Dies gibt die tatsächlichen Verhältnisse einigermaßen korrekt wieder, denn die Steigerung der öffentlichen Ausgaben und die Konsumbedürfnisse der spanischen Kolonisten in Übersee verschärften das Handelsdefizit und trieben die Inflation in die Höhe. Dem dem französischen Finanzminister und Theoretiker des Merkantilismus, Colbert, wird das folgende Zitat zugeschrieben. Je mehr Handel ein Staat mit Spanien treibt, umso mehr Silber hat er. Faktisch beherrschte Spanien nicht einmal 10% des Handels mit den Kolonien. Etwa ein Drittel befand sich in holländischen bzw. flämischen Händen. Ein Viertel entfiel auf französische Handelsunternehmen. Weitere 20% wurde von italienischen Gruppen, vornehmlich aus Genua, kontrolliert. Deutsches Handelskapital hielt einen Anteil von etwa 10%. Amerika war ein europäisches Geschäft, resümiert Eduardo Galeano. Anfänglich waren deutsche Finanzgruppen wie Fugger und Welser maßgeblich an der ursprünglichen Akkumulation beteiligt. Da sie jedoch die Finanziers der spanischen Krone waren, wurden sie Opfer von deren Überschuldung. Die Fugger beispielsweise gingen nach 1570 bankrott. Silberförderung stieg mit der Einführung des Quecksilberverfahrens nach 1570 an. Sie erreichte ihren Höhepunkt in den Jahren 1610 bis 1645. Danach ging die Förderung bis zum Ende des Jahrhunderts zurück. Der Rückgang ist vor allem auf technische Probleme zurückzuführen, den Bau tieferer Schachtanlagen, damit verbundene aufwendige Entwässerungssysteme und Erschließung neuer Erzadern. Die erforderlichen erheblichen Kapitalmassen mussten erst mobilisiert werden. Die technischen Anlagen benötigten Zeit bis zur Produktionsreife. Im Falle Mexikos kamen Versorgungsengpässe beim Quecksilber hinzu, denn das Material wurde größtenteils nach Peru umgeleitet, weil die Förderung der Quecksilbermine von Huancavelica rückläufig war. Neuerlicher Aufschwung im 18. Jahrhundert wurde vor allem von der mexikanischen Minenindustrie getragen. Dort gab es mittlerweile eine spezialisierte freie Lohnarbeiterschaft im Gegensatz zu den immer noch von bäuerlichen Zwangsarbeitern betriebenen Bergwerken von Potosi. Außerdem lagen die Minen Mexikos verkehrsgünstig an der Atlantikküste, was den Import spanischen Quecksilbers und die Verschiffung des Edelmetalls nach Europa erleichterte. Ferner hatte sich in Mexiko-Stadt ein Finanzsystem entwickelt, das in der Lage war, den Kapitalbedarf der Bergwerke relativ rasch zu bedienen. Die politische Zuständigkeit für die Andinenbergwerke wurde im 18. Jahrhundert auf das neue Vizekönigreich Rio de la Plata übertragen, mit der Absicht, über Buenos Aires den Zugang zum europäischen Markt zu erleichtern. Die fast 200-jährigen wirtschaftlichen und finanziellen Verbindungen mit dem alten Zentrum Lima wurden gekappt. Die Anpassung an die neuen Verhältnisse belastete die Minenindustrie vor allem beim Kapitalbedarf und dem Aufbau neuer Transportwege. Schließlich erwies sich das Mita-System als antiquiert, denn die nun aufwendige Bergwerkstechnik erforderte eher Fachkräfte als ungelernte Zwangsarbeiter. Endlich einmal hätten die Spanier zufrieden sein können. Eine runde Scheibe aus Gold, darauf die Sonne und der Tierkreis abgebildet waren, über 100 Mark Gewicht schwer, registrierte Bernal Díaz de Castillo, der zum Gefolge des Konquistadoren Hernán Cortés gehörte. Zudem ein Halsband aus 7 Stücken Gold mit 183 kleinen Smaragden und 232 kleinen rubinähnlichen Edelsteinen, daran hängend 26 kleine Glocken von Gold, zahlreiche goldene Figuren und vieles mehr. Der Aztekenherrscher Montezuma war bei dem Versuch, die im Jahr 1519 an seiner Küste gelandeten Fremden mit wertvollen Geschenken abzufinden, nicht geizig. Die Konquistadoren kamen jedoch zu dem Schluss, dass bei einem Herrscher, der freiwillig so viel Gold herausrückt, noch weitaus mehr zu holen sei. Bislang war die Beute dürftig gewesen. Christoph Kolumbus hatte nur wenig Gold nach Spanien gebracht, nach Ansicht vieler zu wenig, um weitere kostspielige Unternehmen zu rechtfertigen. Er beschrieb nach seiner ersten Reise die Einwohner der heute als Bahamas bekannten Inseln als in allen Dingen sehr arm. Doch habe man ihm berichtet, dass es weiter im Süden einen sehr reichen König gebe, der viel Gold besitze. Ob Kolumbus diese Aussage erfand oder die Indigenen hofften, auf diese Weise die schwer bewaffneten Fremden wieder loszuwerden, lässt sich nicht mehr klären. Ursprünglich dienten die Expeditionen über den Atlantik dem Ziel, einen direkten Handelsweg nach Asien zu finden. Solange man noch glaubte, sich in Asien zu befinden, war man vorsichtig. Schließlich hätte eine groß angelegte Plünderung einen der Herrscher des Kontinents zu einer Strafexpedition bewegen können, der die noch schwachen kolonialen Außenposten nicht gewachsen gewesen wären. Doch seit man wusste, dass man in einer neuen Welt gelandet war, fielen die Hemmschwellen. Die Suche nach El Dorado wurde zu einer fixen Idee. Der Goldene war ursprünglich ein in einem fernen Land vermuteter König, der bei der Inthronisierung entkleidet und mit Goldstaub bedeckt wurde. Die Habgier und die Fantasie der Spanier formten aus dieser Legende und anderen vagen Aussagen von Indigenen das Traumbild eines sagenhaft reichen Landes mit Städten aus Gold. Man vermutete es irgendwo in Süd, hin und wieder auch in Nordamerika. Habgier dürfte auch den Azteken nicht unbekannt gewesen sein. Gold galt in den vorindustriellen Klassengesellschaften als edelstes Metall. Eben deshalb waren seine Förderung und sein Gebrauch meist streng reglementiert. Die Bodenschätze galten als Eigentum des Herrschers, und auch wer es sich hätte leisten können, war nicht ohne weiteres berechtigt, sich mit Gold herauszuputzen. Der aztekische Goldschmuck war vermutlich Aristokraten und Priestern vorbehalten. In Europa untersagten zahlreiche Aufwandsgesetze den unteren Ständen, sich entsprechend ihrem Vermögen mit Gold und anderen wertvollen Materialien zu schmücken. Auch die Kirche warnte vor der Habgier. Die katholischen Theologen erklärten sie zur Todsünde. Der Reichtum der Kirche und ihrer Prälaten minderte die Wirkung priesterlicher Warnungen. Vor allem aber war es der Aufstieg des städtischen Bürgertums, der es immer schwerer machte, Aufwandsgesetzen Geltung zu verschaffen. Obwohl der Handel den Theologen weiterhin als anrüchig galt, akkumulierten viele Bürger erhebliche Mengen an Edelmetall und sie wollten es den Adeligen im Äußeren gleich tun. Wie jede aufsteigende Schicht strebte auch das Bürgertum nach Prestige und Anerkennung. Und das bedeutete in der Epoche des Übergangs vom Mittelalter zur Neuzeit, seinen Reichtum zu präsentieren. Das Vermögen eines Milliardärs unserer Tage ist streng genommen überwiegend virtuell. Gewiss, da gibt es Fabriken, die man inspizieren, Champagner, den man trinken und Villen, die man bewohnen kann. Doch das ist ein Bruchteil dessen, was ein Milliardär sein eigen nennt. Der größte Teil ist nur ein Datensatz, der im Rahmen der kapitalistischen Ordnung Besitzansprüche garantiert und zum Austausch mit anderen Datensätzen verwendet werden kann, damit der Nennwert weiter steigt. In der vorindustriellen Epoche hingegen war der Reichtum noch sinnlich erfassbar. Silber und Edelsteine standen hoch im Kurs, doch dem Gold wurde der höchste Wert zugesprochen. Manch einer hätte wie ein Seehund hineinspringen und wie ein Maulwurf darin herumwühlen können, doch so weich ist Gold dann auch wieder nicht. Lieber verwendete man es als Schmuck oder zur Verzierung der Kleidung. Das Gold, wie es heute üblich ist, in die Form plumper Barren zu gießen, wäre den meisten Menschen früherer Epochen wohl banausisch erschienen. Auch das edelste Metall sollte durch menschliche Verarbeitung noch veredelt werden. So dachten auch die Azteken. Ihre Gold- und Silberschmiedekunst sowie die Juweliersarbeiten erregten selbst bei den verrohten spanischen Eroberern Bewunderung. Für diese zählte jedoch letztendlich die Masse. In der frühen Neuzeit nahm die Goldgier einen wahnhaften Zug an. Spanier leiden an einer Herzkrankheit, gegen die Gold ein besonders geeignetes Mittel ist, soll Cortés einem Gesandten Montezumas erläutert haben. Nicht nur im Hinblick auf die selbst nach den moralischen Maßstäben der damaligen Epoche ungeheuerlichen Grausamkeiten lässt sich hier eine Entgrenzung feststellen. Beim letzten großen Eroberungsunternehmen, das von Europa ausging, hatte man noch bodenständigere Ziele verfolgt. Dass der Kreuzzug nicht allein der höheren Ehre Gottes und dem Seelenheil der Krieger diente, hatte Papst Urban II. Bei seinem Aufruf im Jahr 1095 offen gesagt. Er riet den französischen Adeligen, sich im Heiligen Land neue Besitztümer zu verschaffen, statt mit ihren heimischen Fehden die Bauern zu ruinieren. Doch es ging um Land, also um die Abschöpfung des bäuerlichen Mehrprodukts. Die neue Herzkrankheit hingegen kann als Vorläufer des kapitalistischen Akkumulationsstrebens gelten. Der Reichtum wurde als unermesslich imaginiert. Damit war auch eine weitere Schwächung der Standesgesellschaft verbunden. Spanien mit seinem sehr reaktionären Klerus und seinen besonders bornierten Adeligen war eigentlich der ungeeignetste Platz in Europa für den sozialen Aufstieg. Doch bereits Kolumbus, als Sohn eines Webers, ein Gemeiner und noch dazu ein Ausländer, hatte sich gegen aufständische Adelige durchsetzen können. Ob Francisco Pizarro in seiner Jugend tatsächlich Schweine hütete, ist umstritten. Doch führte ihn die Kirche als uneheliches Kind, was noch schlimmer war. In der neuen Welt aber konnte er es zu etwas bringen. Dass Pizarro im Jahr 1532 Atahualpa wegen fadenscheiniger Beschuldigungen hinrichten ließ, obwohl der Inka-Herrscher das geforderte Lösegeld gezahlt und einen 7x5 Meter großen Raum mit Gold hatte füllen lassen, sowie zwei weitere mit Silber, stieß allerdings sogar bei manchen seiner Mitkämpfer auf Widerspruch. 9 Jahre später wurde Pizarro bei Streitigkeiten unter den Konquistadoren getötet. Die Suche nach Eldorado war eine gefährliche Angelegenheit. Ohnehin hatte nur eine kleine Minderheit der Europäer die Möglichkeit, sich den Konquistadoren anzuschließen. Doch es gab noch eine zweite, ebenso wahnhafte Idee, die es möglich erscheinen ließ, dass auch der gemeine Mann es zu unermesslichem Reichtum bringen könne. Man findet wohl gar Schneider, Schuster, Knechte und Mägde, welche, so sie solches gehört und gelesen, alles, was sie ersparet, einem der vielen umherziehenden betrüglichen Künstler so Gold machen wollen, wenn er in ihr Städtlein oder Dorf kommt, hingeben und Gold kochen lassen und elendig betrogen werden, berichtet ein deutscher Chronist des frühen 16. Jahrhunderts. In England sollen zu dieser Zeit etwa 500 solcher Goldmacher tätig gewesen sein. Die Idee der Transmutation, der Verwandlung unedler Metalle in Gold, war nicht neu. Antike und arabische Gelehrte hatten bereits nach dem sprichwörtlichen Stein der Weisen gesucht, der diese Verwandlung bewerkstelligen und auch edleren Zwecken dienen sollte, da er als Heilmittel für alle Krankheiten galt. Die Aufbruchstimmung der frühen Neuzeit erhöhte jedoch die Nachfrage. Dass ein Schuster überhaupt auf die Idee kam, sein Platz in der Gesellschaft sei nicht Gott gegeben und somit Gott gewollt, war keineswegs selbstverständlich. Das aus der Antike stammende, bis heute bekannte Sprichwort »Schuster, bleib bei deinen Leisten« hatte im Mittelalter allgemeine Gültigkeit. Nun aber schien der Ausbruch aus der Standesgesellschaft möglich zu sein. Und in den Bauernkriegen dieser Epoche wurde der Begriff Freiheit, der zuvor nur die Rechte und Pflichten der Stände und Berufsgruppen bezeichnete, erstmals im heutigen emphatischen Sinn gebraucht. Johann Georg Faust soll um 1540 bei einer Explosion getötet worden sein, die er beim Versuch auslöste, Gold zu kochen. In der Faust-Legende und ihrer literarischen Bearbeitung wird die Dialektik des Fortschritts, den die Überwindung der mittelalterlichen Ordnung möglich machte, thematisiert. Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles, lässt Goethe Gretchen sagen. Akkumulation verstand man damals noch die Anhäufung von Gold und die Vorstellung, unermesslichen Reichtum durch Plünderung oder Alchemie erwerben zu können, sollte so schnell nicht verschwinden. Als Ende der Suche nach Eldorado gelten erst die von Alexander von Humboldt um 1800 unternommenen Reisen. Und noch zu Beginn des 18. Jahrhunderts, wenige Jahre bevor Voltaire seine ersten Schriften verfasste, stritten Friedrich I. von Preußen und August der Starke von Sachsen um den Goldmacher Johann Friedrich Böttger. Immerhin entwickelte der Alchemist schließlich eine Methode der Porzellanherstellung und minderte so die Abhängigkeit von Importen aus China. Gold und Silber der neuen Welt leisteten einen wichtigen Beitrag zur Bildung der Vermögen, die später die Industrialisierung ermöglichten. Ob dies zu den notwendigen Bedingungen gehörte, ist umstritten. Belegt ist hingegen, dass langfristig nicht Spanien vom Goldreichtum profitierte. Das Gold floss ins produktivere England. Der Mehrheit der Europäer kam der neue Reichtum nicht zugute. Die Unterschichten litten etwa 2 Jahrhunderte lang unter der Inflation, die der Zustrom der Edelmetalle verursachte. Wer nicht zu den wenigen gehört, die es zu erfolgreichen Räubern im Staatsdienst bringen, sollte nicht erwarten, dass die Akkumulation ihn bereichert. We'll be right back. Auri Sacra Fames. Schon der römische Dichter Vergil spricht in der Aeneis vom verfluchten Hunger nach Gold, der die Menschen verderbe und die Gemeinwesen zerstöre. Es waren nicht nur die Alchemisten, die versuchten, Gold herzustellen. Gold selbst war der größte Alchemist. Es konnte alles in alles verwandeln. Gold, kostbar, flimmernd, rotes Gold, lesen wir bei Shakespeare. So viel hiervon macht schwarz weiß, hässlich schön, schlecht gut, alt jung, feig tapfer, niedrig edel. Deshalb war es begehrt. Deshalb machten sich Abenteurer in königlichem Auftrag nach Mittel- und Südamerika auf, plünderten, mordeten, folterten immer auf der Suche nach noch mehr Gold. Unzählige Schiffsladungen wurden nach Europa gebracht, wo dieses Gold eine nicht unbedeutende Rolle bei jener ursprünglichen Akkumulation spielte, aus der dann der moderne Kapitalismus hervorgegangen ist. Aber nicht nur in den Anfangszeiten des Kapitalismus spielte Gold eine wichtige Rolle, auch in seinen Hochzeiten. Gold war die Geldware. Bis ins frühe 20. Jahrhundert waren die Währungen der großen kapitalistischen Länder an Gold gebunden. Gold sollte ihnen Stabilität verleihen. Allerdings mussten die jeweiligen Zentralbanken für diesen Zweck auch über entsprechend große Goldvorräte verfügen. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es nur noch die USA, die mit ihren in Fort Knox gebunkerten Goldvorräten eine solche Deckung ihrer Währung garantieren konnten. Auf diesen Sachverhalt wurde dann das Währungssystem von Bretton Woods zugeschnitten. Lediglich der US-Dollar war noch durch Gold gedeckt. Die Währungen der anderen kapitalistischen Länder waren es nicht mehr. Sie blieben aber mit einem festen Wechselkurs an den Dollar gebunden. Als Geld des stärksten und einflussreichsten kapitalistischen Landes sollte der Dollar den anderen Währungen Stabilität verleihen. Der Dollar selbst sollte seine Stabilität aber vom Gold erhalten. Insofern war der Plan von Goldfinger Gerd Fröbe, vor Knox radioaktiv zu verseuchen, gar nicht schlecht gewählt, und es bedurfte schon der gemeinsamen Anstrengungen von James Bond und Pussy Galore, um das kapitalistische Weltwährungssystem zu retten. Angesichts dieser Bedeutung des Goldes wundert es nicht, dass als Nixon-Schock jene Rede vom 15. August 1971 in die Geschichtsbücher einging, in welcher der US-amerikanische Präsident Richard Nixon neben einem 90-tägigen Lohn- und Preisstopp auch das Ende der Goldbindung des Dollar verkündete. Wie sollte es mit dem Weltwährungssystem weitergehen, wenn jener Goldanker fehlte? Das System der fixen Wechselkurse wurde zwar bald aufgegeben, das Weltwährungssystem funktionierte aber auch ohne Goldbasis weiter. Nichtsdestotrotz taucht immer mal wieder der Ruf nach einer erneuten Golddeckung der Währungen auf. Und auch als Krisenmetall ist Gold bei vielen großen und kleinen Geldanlegern nach wie vor beliebt. Was ist dran am Gold, dass es eine solche Bedeutung gewinnen konnte? Verdankt sich die Bedeutung des Goldes nur einem Jahrhunderte andauernden Wahn, der sich durch die Menschheitsgeschichte zieht? Oder hat das Gold tatsächlich etwas an sich, das es so besonders macht? Gold fungierte schon frühzeitig als Geld. Und Geld besitzt eine Eigenschaft, die wir alle aus dem Alltag kennen, die aber trotzdem etwas Geheimnisvolles hat. Geld kann alles kaufen. Wie ist das möglich? Am Wert des Geldes kann es nicht liegen. Auch saure Gurken besitzen als Ware einen Wert. Trotzdem kann ich für saure Gurken nicht alles kaufen. Wenn ich kaufen will, muss ich die sauren Gurken zunächst in Geld verwandeln, Ob das gelingt, ist nicht sicher. Verfüge ich aber über Geld, kann ich für dieses Geld alles kaufen, was zu einem meiner Grundsumme entsprechenden Preis angeboten wird. Karl Marx beanspruchte, dieses Geldrätsel zu lösen, und zwar als erster. Hier gilt es jedoch zu leisten, was von der bürgerlichen Ökonomie nicht einmal versucht ward, nämlich die Genesis dieser Geldform nachzuweisen. Damit verschwindet zugleich das Geldrätsel, schreibt er im Kapital. Viele Marxisten verstanden Genesis als historische Entstehung, als wollte Marx die allgemeinen Stufen der historischen Entstehung des Geldes nachzeichnen. Wäre dies sein Anspruch gewesen, man hätte ihn wohl als einen der größten Aufschneider ins Guinness-Buch der Rekorde aufnehmen können. Dutzende Ökonomen vor ihm skizzierten bereits die allgemeinen Stufen der Herausbildung des Geldes. Da wäre er nicht der Erste, nicht einmal einer der Ersten gewesen. Was Marx aber tatsächlich zuerst untersuchte, war der Zusammenhang von Warenform und Geldform. Waren können sich nicht universell aufeinander als Werte beziehen, wenn sie sich nicht auf eine selbstständige Gestalt des Werts beziehen. Nicht aus Gründen praktischer Bequemlichkeit. Die simple Tatsache, dass Geld den Tausch vereinfacht, ist auch der bürgerlichen Ökonomie nicht unbekannt geblieben, sondern aus Gründen des bei jedem Tausch unterstellten Wertausdrucks. Der Wert, ein gesellschaftliches Verhältnis, das an der einzelnen Ware überhaupt nicht fassbar ist, muss gegenständlich ausgedrückt werden. Und wenn der Tausch allgemein ist, alles einbezieht, alles zueinander in Beziehung setzt, muss auch dieser Wertausdruck allgemein sein. Dann muss es etwas geben, das so wie es steht und geht, als Wert gilt. Auf dieses Etwas müssen sich die Waren beziehen, wenn sie ihren Wert ausdrücken. Die Warenform, so die marxische Folgerung, macht die Geldform notwendig. Dass die Masse der Arbeitsprodukte die Form von Waren annimmt, ist gar nicht möglich, ohne dass es ein solches Etwas gibt, das die Form von Geld annimmt. Zu Marxens Zeiten hatten diese Überlegungen eine unmittelbare politische Bedeutung. Sozialismusvorstellungen, die in der Tradition von Proudhon auf die Beibehaltung privater Warenproduktion bei gleichzeitiger Abschaffung des Geldes abzielten, war damit der Boden entzogen. Ware und Geld sind nur gemeinsam zu haben. Zugleich war mit der marxischen Analyse auch das Geldrätsel gelöst. Die Geldform ist unter den Bedingungen der Warenproduktion ein notwendiges gesellschaftliches Verhältnis, das den materiellen Träger dieses Verhältnisses in ein gegensätzliches Verhältnis zur ordinären Warenwelt bringt. Im Gegensatz zu all den gewöhnlichen Waren, besonderen Gebrauchswerten, die außerdem noch Wertgegenstände sind, ist Geld ganz unmittelbar Wert, selbstständige Gestalt des Werts, weil sich alle Waren auf das Geld als ihren allgemeinen Wertausdruck beziehen müssen, um sich universell aufeinander beziehen zu können. Geld kann also nur Geld sein, weil alle anderen Waren nicht Geld sind, sie aber Geld als Wertausdruck benötigen. Die Existenz der Geldform ist Resultat gesellschaftlicher Beziehungen, kein bewusst herbeigeführtes, aber unter den Bedingungen allgemeiner Warenproduktion ein notwendiges Resultat. Die Die Geldform kann aber nicht existieren ohne einen materiellen Träger, ohne ein Etwas, das die Rolle des Geldes einnimmt. Wovon diese Rolle eingenommen wird, ist im Prinzip egal. Lediglich ein paar praktische Anforderungen sollten erfüllt werden. Es sollte nicht in kurzer Zeit verderben, sollte leicht zu transportieren und in beliebige Portionen teilbar sein. Was eine ganze Reihe von Waren davon ausschließt, Träger der Geldform zu werden. Die edlen Metalle, Gold und Silber, erfüllen diese Anforderungen dagegen ganz hervorragend. Und schon sehr früh hat sich Gold als Träger der Geldform durchgesetzt. Indem für die im Warentausch befangenen Akteure einerseits die Differenz zwischen der Geldform und deren materiellem Träger verschwimmt, andererseits die Formen von Ware und Geld als quasi natürliche Formen des gesellschaftlichen Verkehrs gelten, scheint auch Gold von Natur aus Geld zu sein. Es wird nicht erst Geld, weil sich alle Waren auf Gold als ihren Wertausdruck beziehen, umgekehrt. Es scheint, als würden sich alle Waren auf Gold als Wertausdruck beziehen, weil es von Natur aus Geld ist. Die vermittelnde Bewegung, so der marxische Kommentar dazu, verschwindet in ihrem eigenen Resultat und lässt keine Spur zurück. Das gesellschaftliche Verhältnis wird zur dinglichen Eigenschaft. Das ist es, was Marx als Fetischismus bezeichnet. Dieser Begriff hat nichts mit der heutigen, durch die Psychoanalyse geprägten Bedeutung von Fetischismus zu tun, wo Fetischismus ein tendenziell obsessives Verhalten meint, die übersteigerte Bedeutung eines Gegenstandes. Im 19. Jahrhundert bezeichnete man als Fetischismus den Glauben an die magische Wirkung von bestimmten Gegenständen, zum Beispiel gewissen bemalten Holz- oder Lederstückchen, wie ihn die europäischen Kolonialherren in den primitiven Religionen einiger der von ihnen eroberten Länder vorfanden. Dieser Fetischismus ließ die Rationalität und Aufgeklärtheit des europäischen Bürgertums in besonders hellem Licht erstrahlen. Wenn Karl Marx in Bezug auf die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft von Fetischismus spricht, so ist dies einerseits eine polemische Spitze. Ihr Bürger seid ja gar nicht so aufgeklärt und rational, wie ihr euch vorkommt. Andererseits liefert dieser Begriff aber die präzise Beschreibung eines Sachverhalts. Gesellschaftliche Macht verkörpert sich in einem Ding. Wer über dieses Ding verfügt, besitzt diese Macht. Und dies ist keineswegs Einbildung, sondern Realität in der bürgerlichen Gesellschaft. Und heute? Die Währungen sind nicht mehr durch Gold gedeckt. Gold ist keine Geldware mehr. Das Geldsystem funktioniert ohne Geldware. Marx hatte sich das noch nicht vorstellen können. Zwar war Marx mit den Eigenschaften des Papiergeldumlaufs bestens vertraut, dieses Papiergeld seinerzeit war aber stets Repräsentant des gleichsam wirklichen Geldes, der Geldware. Marx erkannte recht klar, wie die Bindung an eine Geldware die Funktionsweise des Geldsystems einschränkte und dass diese Bindung gerade in Krisenzeiten suspendiert werden musste. Dass sich das kapitalistische Geldsystem aber grundsätzlich und längerfristig vom Gold emanzipieren könnte, hielt er nicht für möglich. Genau das ist jedoch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geschehen. Zentralbanken geben ungedecktes Staatspapiergeld aus, was am Geldfetisch allerdings nichts ändert. Was früher als natürliche Eigenschaft des Goldes angesehen wurde, scheint jetzt eine Fähigkeit der Zentralbank zu sein. Doch bleibt ein Misstrauen, dass die Zentralbank ihre Fähigkeit missbrauchen könnte. Und genau hier wird der Mythos des Goldes auch heute noch relevant, wenn die erneute Goldbindung des Währungssystems gefordert wird. Der Fetisch des Naturgegenstands wird gegen den Fetisch der Institution ausgespielt. Aber welche Rolle spielt Gold dann heute noch? Warum ist Gold in Krisenzeiten immer mal wieder gefragt? Gold ist heute zu einem Anlagegegenstand neben anderen geworden. Im Unterschied zu Aktien oder festverzinslichen Wertpapieren wirft Gold weder Zins noch Dividende ab. Es ist jedoch von hoher Liquidität. Das heißt, es kann fast überall weitgehend problemlos gegen Geld eingetauscht werden. Und das Ganze kann auch noch anonym erfolgen. Der Wert des Goldes ist zwar veränderlich, aber er hängt nicht wie bei Aktien vom Erfolg oder Misserfolg einzelner Firmen ab oder wie bei Staatsanleihen von der Kreditwürdigkeit der jeweiligen Länder. Insofern eignet es sich als Reserve für kritische Fälle. Gold spielt also immer noch eine Rolle. Was heutzutage die Ökonomie antreibt, ist aber nicht mehr der verfluchte Hunger nach Gold, sondern der Hunger nach Profit. Und dieser Profit kann auch in Gestalt des virtuellen Buchgeldes maximiert und akkumuliert werden. Dass dieses Buchgeld nur virtuell existiert, ist dabei nicht von Belang, denn es ist genauso Träger der Geldform, wie es früher das Gold war. Von Belang ist allerdings, dass die Ausbeutungsprozesse, auf denen die Profitproduktion beruht, funktionieren. Aber das ist eine andere Geschichte. Gold ist nicht nur ein Element der Naturgeschichte, sondern auch eines der Geschichte des Menschen. Gerade seine konkrete Stofflichkeit, gewonnen wird es zum weitaus größten Teil aus Erz, scheint ihm eine übernatürliche, sinnlich-übersinnliche Qualität zu verleihen. Seine Physik führt nachgerade in seine Metaphysik. Beinahe die ganze Menschheitsgeschichte ließe sich, und zwar gerade in ihrer zerstörerischen Dialektik, als Geschichte des Goldes erzählen. Diese handelt von Glück und vom Verderben. Die utopische Dimension des Goldes klingt an im Traum von Eldorado. Sein trügerischer Schein in dem Satz »Gold ist nur eine Chimäre«. Kein Wunder, dass die goldenen Äpfel, die im Garten der Nymphen wachsen, ewige Jugend und ewiges Glück verheißen, dass aber auch der Zankapfel, der Apfel der Zwietracht, wie er im Märchen von Schneewittchen auftaucht, ein goldener ist. Mythos und Märchen sind alt geworden, das versprochene Gold der Utopie wurde zu bloßem Talmi. Im Farbenspektrum der Gegenwart ist es kaum mehr vertreten. Nickel, Blei oder Zink gehören zu den sogenannten unedlen Metallen. Sie oxidieren und korrodieren leicht. Gold hingegen zählt mit Silber und Quecksilber zu den Edelmetallen. Das sind Metalle, die von besonderer Beständigkeit gegen die Einwirkung von Säuren, Basen und Salzen sind. Unter der Abkürzung Au vom lateinischen Aurum wird Gold mit der Ordnungszahl 79 in der ersten Nebengruppe des Periodensystems der chemischen Elemente geführt, wie es 1869 gleichzeitig und unabhängig voneinander durch Dmitri Mendelejew und Lothar Meyer entwickelt wurde. In diesem Jahrhundert wurden die meisten chemischen Elemente entdeckt. Noch zu Beginn des 18. Jahrhunderts waren gerade einmal 15 Elemente bekannt, kaum mehr als in der menschlichen Frühzeit. Das Gold aber gehörte dazu. Die Alchemie, die annahm, dass sich Elementarstoffe ineinander verwandeln lassen, versuchte bis in die Neuzeit hinein, unedles Metall in edles, vornehmlich in Gold, zu transmutieren. Diese Versuche waren nicht einfach das Ergebnis eines Aberglaubens. In ihnen fand sowohl die moderne Naturwissenschaft ihre empirisch-methodologische Grundlegung, wie die kapitalistische Ökonomie samt Akkumulationsprinzip und Verwertungslogik ihr Modell. Bei der alchemischen Herstellung von Gold geht es nicht einfach um die Erschaffung von Wert, sondern um künstlich geschaffenen Mehrwert. Gerade aus dem Unedlen soll das Edle gewonnen werden. Zur Zeit der Entstehung der frühen Industrie und der Manufakturen ist dieses Motiv in den romantischen Märchen und Sagen vielfältig aufgenommen worden, am bekanntesten und luzidesten im Rumpelstilzchen. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Das Rumpelstilzchen bleibt inmitten des anbrechenden Zeitalters bürgerlicher Selbstvergewisserung, in der das Ich seinen Namen und seine Identität stolz zu präsentieren lernt, unbekannt, ein Niemand. Namenlos, verliert aber seine Fähigkeit des Goldherstellens sofort, sobald es benannt wird. Sein heimlich komischer, wie unheimlich grotesker Name ist dem Märchen selbst zufolge kein gewöhnlicher wie Heinz und Kunz, kein hoher wie Kaspar, Melchior, Balsar, kein Monstername wie Rippenbiest oder Hammelswade, oder Schnürbein. Unerkannt in seinem Namen bleibt das Rumpelstilzchen in Bezug auf sein zauberisches Vermögen allegorisch, als Proletariat. Nur weil es ohne selbstbewusste Identität ist, kann es Stroh zu Gold machen. Wie dies jedoch geschieht, bleibt im Märchen ungewiss. Zu vermuten ist, dass dabei Maschinen helfen, denen sich das Rumpelstilzchen unterwirft. Mit dem traditionellen Spinnrad, ein Produktionsmittel der lebendigen Arbeit, bei der nicht nur Fäden, sondern auch Geschichten gesponnen werden, wäre seine wundersame Tätigkeit nicht möglich. Überdies ist das so gewonnene Gold kein nützlicher Rohstoff, sondern antizipiert bereits die Idee des gesellschaftlichen Reichtums als ungeheure Warensammlung. Stroh lässt sich verfüttern, verbrennen, als Füll- oder Dämmmaterial verwenden. Goldfäden sind dafür ungeeignet. So etwas Unpraktisches, das sich lediglich für Zwecke der politisch-ökonomischen Herrschaft verwenden lässt, kann die Müllers Tochter trotz ihrer wohl über Generationen tradierten Geschicklichkeit am Spinnrad nicht herstellen. Das kann nur jemand, dem die Produktion äußerlich bleibt, der von ihr entfremdet ist. Und deshalb fordert Rumpelstilzchen von ihr auch etwas Lebendes, das ihm lieber als alle Schätze dieser Welt sei. Denn die könnte er sich mit seinen Fähigkeiten ja ohnehin selbst machen. Das Märchen erzählt die älteste Geschichte vom Gold, berührt die Trivialmythologie des Goldes und seine paradoxe Moral. Wer es hat, hat es gut. Wer es nicht hat, hat es besser. Und wer es wieder los ist, weiß warum. Gold ist vielen zum Verderben geworden, heißt es schon in der Bibel. Und Propertius schreibt in seinen Elegien: Der Mensch betet das Gold an und vernachlässigt die Götter. Mit Gold wird der Glaube vertrieben und die Gerechtigkeit verkauft. Auch die Erzählung vom goldenen Kalb variiert diese Dialektik des Goldes. Und ohnehin, das saturnische Zeitalter, wo die Menschen sorglos, ohne Arbeit und Weh dahin lebten, wie die Götter, ohne Altersbeschwerden, immer tafelfreudig und starben, als schliefen sie ein, wo der Acker selbst von Frucht trug. Das goldene Zeitalter also, das zuerst bei Hesiod Erwähnung findet, ist vermutlich ein Zeitalter, das die Macht des Goldes gar nicht kennt. Auch Adam und Eva im Paradies dürfte Gold, zumal als Insignie des Reichtums und der Machtfülle, unbekannt gewesen sein. So ist zu vermuten, dass das Gold, obwohl ihm so viele göttliche Qualitäten zugesprochen werden und es zugleich in Konkurrenz zum Göttlichen tritt, nicht durch Gott auf die Erde gekommen ist. Überliefert ist, dass der Erzengel Gabriel es zur Erde brachte. Eine Säkularisierung des Goldes fand indessen nicht statt, im Gegenteil. Die alten Mythen schreiben sich über die Romantik bis in die Kulturindustrie fort. Was König Midas widerfuhr, spiegelt sich in unzähligen Märchen wider und ist immer wieder Thema oder wenigstens thematische Referenz im Kino. Goldfinger, der große Goldraub, der Clou. Am Ende heißt es meistens: Wie gewonnen, so zerronnen. Und es zählt in der Regel nur die Raffinesse, mit der das Gold aus den Staatsbanken und Privattresoren gestohlen wird, oft mit einem Aufwand an Technik und Logistik, dessen Kosten den mutmaßlichen Milliardengewinn übersteigen dürften. Dennoch ist auch das nur die Verlängerung der kapitalistischen Ideologie, dass Gold eine Wertanlage und somit das Fundament des Geldes sei. Doch Gold und Geld gehören, obwohl scheinbar nahe beieinander liegend, nicht einmal etymologisch zusammen. Gold kommt von gelb und von glänzend. Geld hingegen bedeutet, nachklingend im Englischen guilt, Abgabe oder Bezahlung und gehört in die Wortfamilie von gelten im Sinne von rechtskräftig sein. Geld als abstraktes Drittes, wie von Marx bestimmt, lässt sich auch in seiner ökonomischen Funktion nicht wirklich auf Gold zurückführen. Gerade im privaten Bereich hat sich Gold nicht nur als Mittel der Wertanlage, der erhofften Wertvermehrung, durchgesetzt, sondern vor allem in der angeblichen Funktion als Wertaufbewahrungsmittel, also der erhofften Werterhaltung. Das hat den Goldmarkt mit seinen ursprünglich recht stabilen Preisen seit Ende der 60er Jahre in Bewegung gebracht. Zwar wurde Gold früher als Währung und damit auch als Tauschmittel verwendet, doch ist die Idee der Reichtumsbildung in und mit Gold nicht wirklich mit dem Tausch verbunden. Im Märchen vom Tischlein deck dich speit der Esel Goldstücke. Im Film wird Gold in großen Mengen geraubt und gehortet. Jeder Kapitalist hört aber auf, Kapitalist zu sein, wenn er sein Kapital in goldene Wasserhähne investiert. Onkel Dagobert mit seinem Geldspeicher und seinen Goldbädern ist insofern alles andere als der Prototyp des kapitalakkumulierenden Unternehmers, sondern eher ein Geizhals, ein Betrüger, ein Abenteurer und Schatzsucher. Selten wird Gold wie Geld verdient, es wird entdeckt, also gefunden oder erfunden. Gold ist früher als jedes andere Metall verarbeitet worden. Schon Mesopotamien kannte die Goldschmiedekunst. Erst recht das alte Ägypten und auch Afrika in der Gegend des heutigen Ghana. Bereits vor 5000 Jahren beherrschten Menschen die Technik, um Goldfolien in einer Stärke von einem Tausendstel Millimeter herzustellen. Gold wurde ziseliert, gediegen, geschweißt. Durch die mechanische Eigenschaft der Verformbarkeit und Dehnbarkeit konnte es leicht bearbeitet werden. In der Goldgewinnung wurden beim Auswaschen von Erzen Schafsfelle verwendet. Die Legende vom goldenen Vlies erinnert daran. Es kann so hauchdünn verarbeitet werden, dass es sich als Oberfläche zur Akzidenz verflüchtigt. Gold ist dann zunächst eine Eigenschaft und erst in dieser Eigenschaft stofflich. Der Zauber des Absoluten besteht darin, dass im Gold scheinbar Wesen und Erscheinung zusammenfallen. Schelling begreift Gold als das Element der Sonne und nennt es geronnenes Licht. Die spekulative Physik des Goldes verweist auf seine soziale Physik. In seinem vermeintlichen ontologischen Wert unvergleichlich und unmessbar dient es als Beweis dessen, was sich nicht beweisen lässt. Zum Beispiel wird die Liebe der Gepflogenheit ihres romantischen Ideals gemäß gern in Gold aufgewogen. Gold funktioniert hierbei als Material und als Metapher, wird zum Fetisch des privaten Glücks. Der Konsumkapitalismus hat daraus ein eigenes Warensortiment geschaffen, in den künstlichen Paradiesen ein falsches Eldorado errichtet. Jedes moderne Kaufhaus eröffnet sein Angebot mit Parfum und Schmuck, also mit Luxuswaren, denen der Duft und Hauch des Goldes anhaftet, mannigfach verdoppelt in den Reklameschildern, die noch immer zumeist Frauen vergoldet darstellen. Freude und Glanz, wie die Parole im Kaiserreich einmal hieß, haben dann mit Beginn der fordistischen Ära im Massenkonsum ein neues goldenes Zeitalter geschaffen, konzentriert zunächst in einem Jahrzehnt, den goldenen Zwanzigern. Gold bleibt das Versprechen von Macht, aber eben auch einer Macht, die mit der gewaltsamen Ausbreitung des Wertgesetzes immer abstrakter wird. Die Verdinglichung wird gleichsam mit Gold legiert. Das Glücksversprechen realisiert sich im Glanz des Goldes. Das echte goldene Zeitalter aber ersetzt das Gold mit wirklichem Glück. Aus Goldland wird Glücksland, Eldorado und Eden als irdisches Paradies. Das wäre die Wiederentdeckung und Neuerfindung des utopischen Goldglanzes, Anbruch eines Aureum Saeculum. Solche Utopie darf sich vom trügerischen Schein des Goldes so wenig täuschen lassen, wie vom vermeintlichen Wert des Reichtums gegenwärtig goldener Zeiten und Länder. In diesem Sinne heißt es bei Ernst Bloch: Die Erde ist zwar ziemlich bekannt geworden, aber das Eldorado ist noch nicht gefunden. Das waren 2 Stunden Sachzwang FM für heute. Seit die Finanzkrise den Menschen bewiesen hat, dass es sich beim Geld um einen weit weniger materiellen Gegenstand als angenommen handelt, stehen bleibende Werte wie Silber und Gold wieder hoch im Kurs. Dass diese ebenfalls alles andere als stabil sind, hätte man aber auch schon früher wissen können. Rocket for the poor, rocket for the black and the white. Heute hat sich Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger, an einer Fetischgeschichte des Edelmetalls versucht. Und zwar mit 4 Beiträgen. In der ersten Stunde der weitaus längste Beitrag. Von Werner Biermann und Arno Klönne. Gier nach Silber. Aus der frühen Kriminalgeschichte des Kapitalismus. Wen das weiterhin interessiert, kann das in einem interessanten Buch weiter nachlesen. Es heißt Kapitalverbrechen zur Kriminalgeschichte des Kapitalismus. 2005 in Köln erschienen im Papirossa Verlag. Und während sich Arno Klönne und Werner Biermann vor allem mit Silber und seiner Förderung in der Sklavengesellschaft des spanischen Imperiums beschäftigt haben, haben Jörn Schulz, Michael Heinrich und Roger Behrens sich vor allem ums Gold gekümmert. Jörn Schulz in seinem Beitrag über die neue Herzkrankheit, die Gier nach dem Gold und das Ende der Standesgesellschaft. Und Michael Heinrich hat dann gesprochen über etwas, womit man alles kaufen kann. Über Gold, Geld und Fetisch. Und zum Schluss hat noch Roger Behrens ein paar Gedanken beigesteuert. Alles Gold, was glänzt. Zur Dialektik des Edelmetalls. Sachzwang FM verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.